Teamspeak Talk! Teamspeak Talk! Ringel, Ringel, Reifen. Sascha, der Gamer, hat einen steifen. Ja, einen steifen Besenstier, der in der Garage WTF! Ringel, Ringel, Reifen. Sache hat einen steifen. Ja, einen Besen, Bro. Ringel, Ringel, Reifen. Sascha hat einen steifen. Besen still in der Hose? Wie macht er das? Warte, ist ein Joystick in der Hose so lang wie ein Besen? Oh, shit, WTF! Ringel, Ringel, Reifen. Ringel, Ringel, Reifen. Ringel, Ringel, Reifen. Sascha bekommt einen Steifen. Ich weiß warum, Bro. Der guckt im GTA Online den Weibern und kennst ihn unter den Rock. Haha! Lol, Bro. Ringel, Ringel, Reifen. Ringel, Ringel, Reifen. GTA Gamer Sascha guckt NPCs unter den Rock. Oh, OMG! Gamer brauchen Gamer Blues. Sonst weh mit Gewinde! WTF!